Svinif Silva. Ach, reisen angenehm, so ist denn sich Svinisch vergnüglich mit zwei Knöpfen im Ohr. Er zuckelt leicht, gleichzeitig streichelt er sanft das Interieur des schicken Rocktars. Dann plötzlich schreckt er auf. Er entstöpselt sich, die anderen sehen ihn mit Fragezeichen was nun schon wieder Gesichtern an. Aufgelöst beginnt der junge Ruba. Namen wir brauchen. Kreischt er wichtig, sofort fehlt Name für Gefährt. So immer ist es auf Trümurpa. Vorschläge, schnell los danke ab dazu. Mit großen Augen nimmt er seine Freunde ins Visier. Hengai antwortet als erster. Nochmal zum Mitschreiben, du möchtest, dass wir uns einen Namen für dieses kleine Spazeship ausdenken? Jawohl, ja, aber hallo wichtig richtig. Antwortet der Angesprochene. Ansage los bitte Hengai schön. Stöhnt dieser, ich wünschte, ich wär so kreativ, fällt irgendjemand von euch was ein? Doch Patjarapek, Abon und Mikkel Silva ziehen nur die Augenbrauen hoch und zucken mit den Schultern. Svinenisch denkt indes angestrengt nach, wobei er abwechselnd ein Auge zukneift. Dann setzt er plötzlich ein freudiges Strahlen auf. Haben ich es leicht sehr. Name gut befunden. Nennen wir Flitzertun Westblei schnell wie diese und vom Händei. Jawohl, juhu. Er freut sich wie ein Schneekönig und beginnt eifrig zu wienern. Die anderen drei sehen sich vielsagend an, dann meint Mikkel nur, so sei es. Und so geschieht es, dass unsere Helden von nun an im Westblei unterwegs sind statt in Hengleisks Betrockta. Fleißig verfolgt dieser seine Bahn. Alle Planeten um sie herum sind nun verschwunden. Dafür strahlt der Ra umso mehr und auch der 0,92 Lichtjahre entfernte Indel hat an Macht gewonnen. Irgendwann später wird Mikkel aktiv. Bald kommen wir in Kommunikationsreichweite. Ich meine in die Gegend, in der man in vernünftiger Zeit mit einer Antwort rechnen kann. 40 Sekunden, der Ha innerhalb anderthalb Minuten eine Antwort. Das müsste gehen. Also ich klingel mich dann mal durch zum Weg, sagt er, immerhin müssen wir wissen, wie wir runtergehen. Wir können den Turb oben packen, ja, schauen wir mal. Aufgrund der Zeitverzögerung steht 15 Minuten später fest, dass sie mit Sandturb senkrecht runtergehen, direkt ins Space Dock Imachine City Nord. Neve höchst selbst hatte deutlich gemacht, dass es viel zu auffällig ist, wenn ein Turb oben am geostationären Space Dock Vex Alpha I festmacht. Der ist nämlich meistens leer. Wenig Besuch hier, außer Hochsicherheitstransporte oder Roboterladungen ausrangierter mechanischer Neuankömmlinge via Depiot. Diese direkte, erdgebundene Landung ist nur möglich, weil Pachara einen neuen Turb der Stax-Klasse aufgetrieben hat und die neuen XP-Troptars damit kompatibel sind. Während der Landung geht Westplay also in senkrechte Position, die Turb-Aggregate und das eingebaute Ultrosyn-Triebwerk landen das Spazeship daraufhin sanft. Dies ist sogar in einer Nullatmosphäre wie auf dem Vex möglich. Mikkel übermittelt die genauen Koordinaten direkt in den Navigationscomputer. Dies ist möglich, weil Pachara dazu vorher seinen Com authentifiziert hat. Landevorgang wird in T5 Minuten eingeleitet, ratet der Bordcomputer. So, dann geht die Achterbahnfahrt nun los, sagt Hengai in seiner Eigenschaft als Pilot. Schnallt euch bitte an, gleich glotzen wir alle an die Decke. Zunächst rasen sie jedoch weiter auf die graue Planetenoberfläche zu. Einheitsbrei ja, aber links war es gleißend hell, rechts stockdunkel. Da, zum ersten Mal ist was Neues zu erkennen. Lichter. Ein düsterer Komplex direkt auf der Kante. Was für ein unwirtlicher Ort. Eine eigenversorgte Insel in der Wüste. Energie gibt's hier genug. Sie reicht aus, die Anlage abzuschotten, dicht zu machen nach außen und den benötigten Biosphären- und Recyclingkreislauf am Leben zu erhalten. Nun stellt sich Westplay auf. Pachara wird leicht schwindelig, aber sie versteckt dies so gut es geht. Von irgendwo hinten ist ein leises Uholala zu vernehmen. Nur auf den Monitoren ist für unsere jungen Helden zu erkennen, was sich unter ihnen abspielt. Sie sehen die Hangartür, die sich öffnet und ihr Gefährt verschluckt. Grelles Licht umgibt sie nun. Das Tor über ihnen verschließt sich wieder. Monitore mit roter Schrift im Cockpit bleiben leuchten ringsum auf. Nun wird die Empfangshalle wieder unter Druck gesetzt. Unzählige Schläuche pumpen Luft in das Gebäude. Bald schon springen die Monitore auf grün und zeigen Normalatmosphäre hergestellt an. Aufgemacht, los juhu bellt Swinemisch. Doch bevor er dies tat, wartet Hengler, bis die Landungsleitern fest an seinem Gefährt verankert waren. Erst dann drückt er den Knopf. Swinemisch springt sofort mit einem Rückwärtssalto aus seinem Sitz und landet sicher auf dem Wechsboden. Er reibt sich verwundert die Augen und strahlt genauso leicht wie auf Thymo hier Wegs Easts auf. Mag ich sehr gern, ich habe Wexibobbel. Auch die anderen drei klettern nun ohne Mühe runter. Sie betreten nacheinander den innersten Planeten des Ra-Systems. Erst nun sahen sie, dass da bereits jemand auf sie wartet. Ein gefährlich aussehender Mann mit rasierten Schläfen, Irokesenschnitt und Nickelbrille steht da im Eingangsbereich. Das ist er also, dies muss er sein, der geheimnisvolle Gefängniswärter, dieser seltsame Einsiedler, Codes Vex Neve Silva. Die düstere Erscheinung schüttelt den Kopf. Was magst denn du schon wieder hier? Fragt er seinen elfjährigen Neffen. Ich hab gehofft, dich eine Zeit lang los zu sein. Mikkel grinst breit und sagt an seine Freunde gewandt. Ich darf vorstellen, Neve Silva, mein hochgeehrter Herr Onkel. Bei Batjara und Hengler herrscht trotzdem erstmal Skepsis vor, er sieht halt schon etwas anders aus als der Durchschnittsspießer um die Mitte 40. Also sehen sie ihn lieber mit zusammengekniffenen Augen misstrauisch an. Neve will gerade das Eis brechen und eine Begrüßungsformel rausdrücken, als ihm der neugierige Swinemisch dazwischen gehoppelt kam. Hem ha hum, wie du siehst aus. Sagt dieser abweisend. Sein Körper nimmt eine leicht angedeutete Fluchthaltung an. Dann fragt er kleinlaut. Gefährlich bist du? Neve nimmt den jungen Rober ins Visier, sichtlich überrascht. Meine Fresse. Dass ich das noch erleben darf, Swinemisch Galaktik persönlich, ja, auch ich habe schon viel von dir gehört. Drei Freunde sehen sich an, woher weiß er? Ach egal. Swinemisch jedoch sperrt seinen Mund aus einem ganz anderen Grund auf. Irgendwas hat er zu protestieren. Neve, bester Laune. Bei unseren Gefangenen geht's grausam zu. Die Isolation treibt jede Freude aus ihren Leibern. Deshalb ist wahrscheinlich dein Auftritt von höchster Stelle als hilfreich eingestuft worden und ins Entertainment-TV-Paket aufgenommen worden. Swinemisch hat zwar keine Angst mehr, aber dennoch sieht er Neve entgeistert an, er will gerade etwas loswerden, als der Co fortfuhr. Es war das erste Mal, dass ich sowas ähnliches wie ein Lachen aus diesem Block gehört habe, zumindest bei denen, die irgendwann wieder rauskommen. Bei den anderen, ach, lassen wir das. Schnell erhebt Swino den Zeigefinger, schüttelt diesen, genau wie seinen Kopf. Nein, no, nie, nu. Blabbert er nur Swinenisch, keine Galaxis ist. Kein Nullruber 2 hat Namen, alle viele total nur haben eins. Swinemisch der Einzelne, ohne Galaktikbuster ist. Auch wenn diese Feststellung für Swinemisch höchst wichtig ist, so tut Neve doch genau das Richtige, er überhört es. Die Frage, warum er überhaupt von dessen Auftritt weiß, lässt er ebenfalls unbeantwortet. Er wendet sich stattdessen lieber Batjara, Pech Abon und Prinz Hengler zu Westerburg zu. Na, was haben wir denn da für zwei Hüpfer? Niemand kommt freiwillig hierauf, am wenigsten mit dem da drüben. Er zeigt auf seinen verwilderten Neffen. Habt ihr was ausgefressen? Statt zu antworten sehen sich Batjara und Hengler unbehaglich an. Noch haben sie zu wenig Vertrauen in diesen finsteren Gefängniswärter gefasst. Zum Glück kommt ihnen Mikkel zu Hilfe. Das ist Batjara, Pech Abon beginnt er ohne Einleitung und Hengler zu Westerburg drüben aus dem Indie-System. Daraufhin sieht sich Neve den letzteren Mal genauer an. Westerburg? HM, da war doch diese Schalte, ja, ich erinnere mich. War dein Vater kürzlich auch hier bei uns? Hengler nickt. Hat auf mich einen ganz patenten Eindruck gemacht, der Westerburg, so Neve weiter, obwohl das unsere Obrigkeit aus irgendwelchen Gründen anders sieht. Er wollte wissen, wie wir es hier so handhaben. Stimmt genau, mir kommt so vor, als ob es drüben immer ähnlicher wird. Diese Gerüchte um Machine City II auf eurem steten Mond-Exo halten sich hartnäckig. Dies ist das erste Mal, dass einer vom Indie seinen Heimatmond erwähnt hat. Hengli war sogar bereits einmal da gewesen. Er hat den trockenen Trabanten zusammen mit seinen Eltern besucht. Die dominante Spezies dieser Welt ist ihm auch noch in bester Erinnerung. Wer könnte sie auch vergessen? Die Eto sind imposante Flugwesen mit bis zu 5 Meter Spannweite. Sie könnten locker einen Menschen tragen, leider sind sie nach wie vor ungezähmt. Es ist unmöglich, diese stolzen Vögel zu dressieren. In Gefangenschaft gehen sie rasch ein und bevor sie sich unterjochen lassen, sterben sie lieber. Es ist deshalb noch niemandem gelungen, ihnen irgendeine dumme Dressur nun mal anzutrainieren, geschweige denn sie als tierisches Transportmittel herabzustufen. Also leben sie nach wie vor autark in der riesigen Steppe. Sie dienen einerseits den Fernreisenden, ein Trieb zu einem anderen Gestirn wird immer noch als solche gesehen, als Attraktion. Gleichzeitig dezimieren sie durch ihren großen Appetit die reichlich vorhandenen Beuteltiere auf dem Exo. Man könnte auch sagen, sie sind die Landschaftspfleger des Trabanten. Neve fährt fort. Wie bereits erwähnt, habe ich keine Ahnung, warum die unseren so wenig von deinem Vater halten. Die Militärs werden immer seltsamer bei uns. Wenn ich nur daran denke, was für einen verrückten Vogel sie hier vor 3 Tagen abgeliefert haben, ich habe schon viel erlebt, aber sowas wieder beziehungsweise das ist selbst für mich neu. Mikkel wirft ein. Wieso? Was ist denn passiert? Neve Silva sieht ihn an und schüttelt den Kopf. Mit 4 Mann Geheimpolizei haben sie ihn hier angeliefert. Der oder besser das Abgelieferte hat jedoch auf mich, wie soll ich sagen, er einen äußerst verwirrten, hochgradig schizophrenen Eindruck gemacht. Ich glaube kaum, dass der irgendjemanden etwas zu leider tut. Beim Stichwort Geheimpolizei wird Patjara hellhörig. Zum ersten Mal fragt sie deshalb Neve direkt. Verzeihung, aber wen haben Sie hier abgestellt? Eine Person? Nein, Neve schüttelt den Kopf. Es war einer dieser anthropomorphen Exa-Klassenroboter. Er hat sich äußerst seltsam verhalten. Fast wie ein Kind. Wahrscheinlich sind irgendwelche kybernetische Experimente an ihm unten in Lyboro durchgeführt worden. Schon äußerst komisch. Die junge Diplomatentochter fragt nach, auch Mikkel scheint interessiert. Ist es möglich, dass wir den vielleicht mal sehen können? Wir haben doch alle Robotechnik belegt, das interessiert uns alle, stimmt's, Mikkel? Lügt sie. Dieser nickt sofort. Neve schaut in die Runde, einschließlich des staunenden Svinenisch. Dann sagt er schließlich, ja, dann ich geb euch also mal eine kleine Führung. Aber erst später. Ein bisschen was hab ich doch im Tagesgeschäft zu erledigen. Etwas manuelles Steuern und Regeln ist in dieser großen Anlage nach wie vor nötig. Ich zeig euch erstmal eure Quartiere. Daraufhin sehen sich unsere 4 Helden in gespannter Erwartung an. Gleichzeitig freuen sie sich darauf, endlich die Füße austreten zu können.